Kapitel 0646a Aufzeichnung über die, zweite, Unterredung zwischen Adolf Hitler und dem Grafen Czarnöhö in Anwesenheit des Reichsaußenministers auf dem Obersalzberg am 13. August 1939 Adap BD. 7 Nummer 47 Der Führer erklärte einleitend, er habe sich seit der letzten Unterredung die gesamte Lage noch einmal reiflich überlegt. Der Reichsaußenminister habe ihm inzwischen mitgeteilt, dass Graf Czarnöhö unter den obwaltenden Umständen damit einverstanden sei, die Unterredung nicht mit einem Kommuniqué abzuschließen. Auch er, der Führer, sei der Ansicht, dass dies der beste Weg sei. So bleibe nach jeder Seite hin Tür und Tor offen, niemand würde gebunden und nichts würde hindert. Für 114 grundsätzlich sei er im Übrigen mit seinen Überlegungen zu dem gleichen Ergebnis gekommen, das er bereits in der gestrigen Unterredung mitgeteilt habe, nämlich dass die Gefahr bestehe, zu weit in den Herbst hinein zu geraten, so dass Polen für die Erreichung seiner verhältnismäßig beschränkten Ziele freie Bahn bekäme. Es könne dann sich im Wege der langsamen Erpressung gefügig machen, wobei die vertraglichen Voraussetzungen für Polen außerordentlich günstig seien. Danzig könne langsam abgeschnürt werden und dem wirtschaftlichen Ruin, ja sogar einer Hungersnot ausgesetzt werden. Von der zweiten Hälfte des Septembers und besonders auch Anfang Oktober ab, könne Danzig ohne weiteres von Polen besetzt werden. Es würde dann eine Wiedereroberung des Korridors und Danzig deutscherseits erfolgen, aber irgendwelche größeren militärischen Operationen seien zu dieser Jahreszeit nicht möglich. Danzig würde dabei in Trümmer gehen. Die schweren motorisierten Kräfte Deutschlands, die zu einem tiefen Stoß gegen Polen benötigt würden, seien nicht mehr verwendbar. Bei einem strengen Winter würde es zwar möglich sein, gewisse militärische Operationen durchzuführen, aber die Vernebelung und Verschlammung der Feldflugplätze sowie der gewöhnlichen Flugplätze mache jedes Einsetzen der Luftwaffe unmöglich. Wenn man deutsche Flughäfen benutzte, so würde die Flugstrecke stark verlängert, der Benzinverbrauch erhöht und die mit zuführende Bombenlast erheblich herabgesetzt werden. Es sei also von entscheidender Bedeutung, dass innerhalb kürzester Zeit erstens Polen seine Absichten klar zu erkennen gebe und zweitens keinerlei Provokationen mehr von Deutschland hingenommen würden. Wenn man sich Provokationen jetzt gefallen ließe, so müsse man sie erst recht im Oktober hinnehmen, wenn die Tank- und Luftwaffe nicht mehr verwendungsfähig seien. Die saisonbedingte Schwäche Deutschlands sei dem polnischen Gegneralstab sehr wohl bekannt und deshalb spiele Polen auf Zeit. Er, der Führer, käme daher zu zwei Schlussfolgerungen: 1. Wenn eine neue Provokation erfolge, würde er schnellstens zugreifen, 2. Wenn Polen nicht klar und deutlich seine politische Stellungnahme zu erkennen gebe, so müsse eine derartige Stellungnahme herbeigeführt werden. Man dürfe nicht vergessen, dass die Nervensäge, die die Polen durch Herbeiführung ständiger Zwischenfälle und Provokationen angesetzt hätten, nunmehr 3 Monate lang in Tätigkeit sei. Jedes Zeichen eines Nachgebens würde bei der slawischen Mentalität geradezu ein Überschäumen des polnischen Übermutes nach sich ziehen. Ein Nachgeben würde daher keinerlei Stärkung der Gesamtposition bringen, sondern ganz allgemein von den anderen Ländern als Schwächezeichen ausgelegt werden. Wenn die westlichen Demokratien den Entschluss, gegen die Achse vorzugehen, bereits festgefasst hätten, so würden sie auf keinen Fall mit der Ausführung ihres Planes 3 oder 4 Jahre warten und erst zu einem Zeitpunkt angreifen, an dem die Achsenmächte ihre notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen hätten, sondern sie würden den Konflikt früher herbeiführen. Hätten sie aber den Entschluss noch nicht festgefasst, was er, der Führer, mit Rücksicht auf den Rüstungsstand der westlichen Länder glaube, so sei das beste Mittel, sie von einem Vorgehen zurückzuhalten, Polen gegenüber schnell zu handeln. Im Übrigen sei jede gelungene Einzelaktion eines Achsenpartners gleichbedeutend mit einer nicht nur strategischen, sondern vor allen Dingen auch psychologischen Stärkung des Partners sowie der gesamten Achse. Italien habe in Abessinien, Spanien 115 und Albanien eine Reihe erfolgreicher Einzelaktionen durchgeführt, und zwar im Meer gegen den Willen der demokratischen Entente. Diese Einzelaktionen hätten nicht nur in jedem einzelnen Falle Italiens Interesse an Ort und Stelle gefördert, sondern auch seine Gesamtstellung außerordentlich gestärkt. Dasselbe sei bei Deutschlands Aktionen in Österreich, der Tschechoslowakei und so weiter der Fall gewesen. Auch hier hätten sich nicht nur die örtlichen Interessen verbessert, sondern die Gesamtstellung sei gefestigt worden. Die Achse als solche habe dabei erheblich gewonnen. Wenn man sich einmal vorstelle, dass die betreffenden Einzelaktionen nicht erfolgt wären, und sich klar mache, wie dann die Stellung Italiens oder Deutschlands gewesen wäre, käme man noch deutlicher zu dieser vorgenannten Erkenntnis, dass materiell und psychologisch die Einzelaktionen die Gesamtstellung aufs Stärkste gefördert hätten. Die Stärkung der Achse, die sich so ergeben habe, sei von größter Wichtigkeit für die UNASB-leibliche Auseinandersetzung mit den Westmächten. So wie die Dinge jetzt lägen, könnten Italien und Deutschland in der Welt einfach nicht weiter existieren, und zwar aus Platzmangel. Nun sei nicht etwa kein Platz mehr da, sondern der vorhandene Raum würde nur durch die jetzigen Besitzer völlig blockiert. Wie Geizhälse säßen sie auf ihren Goldhaufen und berauschten sich daran, in ihren Reichtümern herumzuwühlen, ohne sie nutzbringend verwenden zu können. Die westlichen Demokratien seien von dem Willen geleitet, die Welt zu beherrschen und sehen Deutschland und Italien als nicht ebenbürtig an. Dieses psychologische Element der Missachtung sei vielleicht das Schlimmste an der ganzen Lage. Es könne nur beseitigt werden durch einen Kampf auf Leben und Tod, den die beiden Achsenpartner umso besser bestehen könnten, als ihre Interessen sich an keinem Punkte überkreuzten. Das Mittelmeer sei unbestrittenerweise aus historischen und geografischen Gründen Italiens ureigenste Domäne, in der ihm die Vormachtstellung gebühre. Der Duce habe ihm gegenüber auf dem Conte Cavour die Lage dadurch hervorragend charakterisiert, dass er sagte, Italien sei bereits jetzt allein durch seine geografische Lage die vorherrschende Macht im Mittelmeer, dagegen erklärte der Führer, wird Deutschland den alten Germanenweg nach Osten beschreiten, der ihm auch aus wirtschaftlichen Gründen angezeigt erschiene. Dass Italien aus geografischen und historischen Gründen die Vormacht des Mittelmeeres sei, habe übrigens auch der Gründer des Zweiten Reiches, Bismarck, klar erkannt und in dem bekannten Brief an Mazzini zum Ausdruck gebracht. So verliefen denn die Interessenlinien Deutschlands und Italiens in ganz verschiedene Richtungen, und es könne niemals zu einem Interessenkonflikt kommen. Der Reichsaußenminister fügte hier ein, dass, wenn die beiden in der gestrigen Unterredung vom Führer genannten Probleme gelöst wären, Italien und Deutschland im Kampfe gegen den Westen den Rücken frei hätten. Der Führer erklärte, dass man Polen so niederschlagen müsse, dass es auf jeden Fall 10 Jahre lang kampfunfähig sei. In diesem Falle könne man sich mit dem Westen auseinandersetzen. Graf Czarnö dankte dem Führer für die außerordentlich klaren Darlegungen über die Lage. Er habe seinerseits nichts hinzuzufügen und würde dem Duce in allen Einzelheiten über die Mitteilungen des Führers berichten. In einem Punkte erwähnte er vielleicht noch eine Präzisierung, um dem Duce alle Elemente zur Beurteilung der 116 Lage an die Hand zu geben. Der Duce würde ja wohl keine Entscheidung zu fällen haben, da der Führer der Überzeugung Ausdruck gegeben habe, dass der Konflikt mit Polen sich lokalisieren lassen würde. Aufgrund einer langen Erfahrung könne er, Graf Czarnö, sagen, dass der Führer in seiner Beurteilung der Lage bisher immer recht behalten habe. Aber wenn auch Mussolini keine Entscheidung zu treffen hätte, so würde er doch gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen wollen, und aus diesem Grunde stelle er, Graf Czarnö, folgende Frage, der Führer habe 2 Gründe genannt, aus denen er gegen Polen vorgehen würde. Erstens, wenn Polen eine ernste Provokation vornehme und zweitens, wenn es seine politische Haltung nicht kläre. Die Provokationen seien von dem Willen des Führers unabhängig und könnten jederzeit erfolgen, worauf dann in jedem Augenblick die deutsche Gegenaktion ausgelöst würde. Der zweite Fall jedoch schließe gewisse Fristen ein. Er frage daher, bis zu welchem Datum Polen seine politische Haltung nach Ansicht Deutschlands geklärt haben müsse, wobei er durchaus Verständnis für die saisonbedingten Gegebenheiten der Lage habe. Der Führer erwiderte, dass die Klärung der politischen Stellungnahme Polens bis spätestens Ende August erfolgt sein müsse. Da zwar der entscheidende Hauptteil der militärischen Operation gegen Polen innerhalb von 14 Tagen durchgeführt werden könnte, die endgültige Liquidierung jedoch immerhin noch weitere 14 Tage bis 4 Wochen in Anspruch nehmen würde, sie daher erst Ende September, Anfang Oktober abgeschlossen werden könnte. Darauf ergebe sich der Termin Ende August notwendigerweise. Zum Schluss versicherte der Führer dem Grafen Czarnö erneut, dass er seit seiner Jugend für die deutsch-italienische Zusammenarbeit eingetreten sei und in keiner seiner Publikationen etwas anderes zu finden wäre. Er sei von Anfang an der Ansicht gewesen, dass Deutschland und Italien von Natur aus zum Zusammengehen bestimmt seien, weil zwischen ihnen keinerlei Interessengegensätze bestünden. Persönlich sei er glücklich, in einer Zeit zu leben, wo außer ihm selbst noch ein anderer Staatsmann lebe, der groß und einmalig in der Geschichte dastehe. Dass er der Freund dieses Mannes sein könne, bedeute für ihn großes persönliches Glück. Wenn die Stunde des gemeinsamen Kampfes schlage, so würde er immer an der Seite des Duce zu finden sein, und zwar auf Gedeih und Verderb. Schmidt 47 Aufzeichnung des britischen Generalstabs über die Frage etwaiger Luftbombardierungen in der ersten Phase eines Krieges, bei dem Deutschland im Westen defensiv bleibt und im Osten angreift aus dem Deutschen Weißbuch 8 Nummer 33, Auszug, 14. August 1939. Es ist die Absicht seiner Majestät Regierung, in der nahen Zukunft den britischen Befehlshabern Instruktionen über die Art der Durchführung von Bombardierungen zu Beginn eines Krieges, und zwar sowohl aus der Luft wie von sie aus, zu geben, die einen noch einschränkenderen Charakter haben, als durch eine 117 vernünftige Auslegung der mit Frankreich vereinbarten Politik oder der hierüber bestehenden Völkerrechtsregeln erfordert wird. Seiner Majestät Regierung hält es für lebenswichtig, dass kein verbündeter Befehlshaber eine Handlung irgendwelcher Art unternehmen soll, die uns möglicherweise einem berechtigten Vorwurf uneingeschränkter Bombardierung aussetzen kann, ohne dass ausdrückliche Befehle gegeben sind. Es ist beabsichtigt, dem französischen Generalstab bald eine Abschrift dieser Befehle zu übermitteln, wobei die Hoffnung besteht, dass der französische Generalstab die Möglichkeit findet, seinen Befehlshabern gleichartige Instruktionen zukommen zu lassen. Trotzdem kann man sich gewisse besondere Umstände denken, in denen wir gezwungen sein könnten, von dieser allgemeinen Linie abzuweichen. Die britischen Stäbe denken hierbei an den Fall, dass die Deutschen ihre Hauptoffensive zu Lande und in der Luft gegen Polen oder Rumänien richten, im Westen aber völlig defensiv bleiben. Sollte dieser Fall eintreten, so könnte es schwierig sein, eine Untätigkeit in der Luft gegenüber Deutschland zu rechtfertigen, während Polen überrannt wird, obgleich die Alternative, gegen gewisse Ziele vorzugehen, die nicht als rein militärisch im engsten Sinne des Wortes bezeichnet werden können, zu unterschiedslosen deutschen Luftangriffen führen könnte. Aktionsmöglichkeiten für die französisch-britischen Luftstreitkräfte, um den Druck auf Polen bei Kriegsbeginn zu erleichtern, wobei angenommen wird, dass Deutschland im Osten angreift und im Westen defensiv bleibt. 9. Es gibt im Großen Ganzen 4 verschiedene Aktionsmöglichkeiten, unter denen eine Wahl getroffen werden muss. Sie sind weiter unten kurz dargelegt. Es wird in jedem Falle angenommen, dass eine volle nationale Mobilisierung erfolgt ist oder sich im Gange befindet und dass wir sofort zur See alle Maßnahmen wirtschaftlichen Druckes einschließlich der Unterbrechung alles deutschen Handels auf dem Seewege und der Wegnahme aller deutschen Schiffe auf See in Kraft setzen. Eine Erwägung, die die Wahl einer dieser Aktionsmöglichkeiten beeinflussen muss, besteht darin, dass das endgültige Schicksal Polens von dem endgültigen Ergebnis des Krieges und dieses Ergebnis wiederum von der Fähigkeit der Alliierten abhängen wird, die schließliche Niederlage Deutschlands herbeizuführen, nicht aber von UNSIRO-Fähigkeit, bei Beginn des Krieges den Druck auf Polen zu erleichtern. 10a. Alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu Lande und in der Luft zu treffen, einschließlich der Entsendung der British Advanced Air Striking Force und der 1. Abteilung der Field Force nach Frankreich, aber keine offensive Aktion in der Luft einzuleiten, mit Ausnahme von Aktionen gegen Kriegsschiffe auf See. B. Luftangriffe gegen rein militärische Ziele im engsten Sinne des Wortes einzuleiten, das heißt die deutsche Flotte und ihre Basen, Einheiten und Einrichtungen der Luftstreitkräfte und die deutsche Armee an der Westfront. C. Unsere Luftaktion so weit auszudehnen, dass sie Ziele einschließt, welche zwar rein militärischen Einrichtungen so nahe wie möglich verwandt sind, aber eine stärkere Wirkung haben hinsichtlich einer Herabsetzung der Fähigkeit des Feindes, den Krieg fortzusetzen. In dieser Gruppe scheinen die brauchbarsten Ziele Bestände Benzin und Fabriken für die Herstellung von synthetischem Benzin zu sein. Von 118d, von vornherein die Handschuhe auszuziehen und die Ziele anzugreifen, die am besten geeignet sind, die feindlichen Kriegsbemühungen herabzusetzen, ohne Rücksicht darauf, ob eine solche Aktion schwere Verluste unter der feindlichen Zivilbevölkerung hervorrufen wird oder nicht. 48 Information des Reichsaußenministers für Botschafter von der Schulenburg am 14. August 1939 Adab BD. 7 Nummer 56 Berlin, den 14. August 1939 22 Uhr und 53 Minuten. Ich bitte Sie, Herrn Molotow aufzusuchen und ihm Folgendes mitzuteilen. 1. Der Gegensatz zwischen der nationalen Idee, verkörpert durch das nationalsozialistische Deutschland, und der Idee der Weltrevolution, verkörpert durch die UdSSR, war in den vergangenen Jahren die alleinige Ursache, dass sich Deutschland und Russland in zwei weltanschaulich getrennten und sich bekämpfenden Lagern gegenüberstanden. Die Entwicklung der neueren Zeit scheint zu zeigen, dass die verschiedenen Weltauffassungen ein vernünftiges Verhältnis zwischen den beiden Staaten und die Wiederherstellung neuer guter Zusammenarbeit nicht ausschließen. Die Periode der außenpolitischen Gegnerschaft könnte damit ein für allemal abgeschlossen und der Weg für eine neue Zukunft der beiden Länder frei werden. 2. Reale Interessengegensätze zwischen Deutschland und Russland bestehen nicht. Deutschlands und Russlands Lebensräume berühren sich, aber in ihren natürlichen Bedürfnissen überschneiden sie sich nicht. Hiermit fehlt von vornherein jede Ursache einer aggressiven Tendenz eines Landes gegen das andere. Deutschland hat keinerlei aggressive Absichten gegen die UdSSR. Die Reichsregierung ist der Auffassung, dass zwischen Ostsee und Schwarzem Meer keine Frage gibt, die nicht zur vollen Zufriedenheit beider Länder geregelt werden könnte. Hierzu gehören Fragen wie Ostsee, Baltikum, Polen, Südostfragen und so weiter. Darüber hinaus könnte politische Zusammenarbeit beider Länder nur nützlich sein. Dies trifft auch auf die deutsche und russische Wirtschaft zu, die sich nach jeder Richtung ergänzen. 3. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die deutsch-russische Politik an einem GI-schichtlichen Wendepunkt angelangt ist. Die in der nächsten Zeit in Berlin und Moskau zu fassenden politischen Entschlüsse werden für die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem deutschen und russischen Volk auf Generationen von entscheidender Bedeutung sein. Von ihnen wird es abhängen, ob die beiden Völker eines Tages erneut und ohne zwingenden Grund die Waffen kreuzen, oder ob sie wieder zu einem freundschaftlichen Verhältnis kommen werden. Beiden Ländern ist es früher immer gut gegangen, wenn sie Freunde waren, und schlecht, wenn sie Feinde waren. 4. Wahr ist, dass sich Deutschland und Sowjetrussland durch die Jahre der weltanschaulichen Gegnerschaft heute misstrauisch gegenüberstehen. Viel Schutt, der sich angesammelt hat, ist noch zu beseitigen. Festzustellen ist aber, dass auch während dieser Zeit die natürliche Sympathie der Deutschen für das Russische nie verschwunden ist. Hierauf kann die Politik der beiden Staaten neu aufbauen. 119.5. Die Reichsregierung und die Sowjetregierung müssen nach allen Erfahrungen damit rechnen, dass die kapitalistischen westlichen Demokratien unversöhnliche Feinde sowohl des nationalsozialistischen Deutschlands wie auch Sowjetrusslands sind. Sie versuchen heute erneut, durch Abschluss eines Militärbündnisses Russland gegen Deutschland in den Krieg zu hetzen. 1914 ist das russische Regime an dieser Politik zerbrochen. Es ist das zwingende Interesse beider Länder, dass ein ZER-Fleischen Deutschlands und Russlands im Interesse der westlichen Demokratien für alle Zukunft vermieden wird. 6. Die durch die englische Politik hervorgerufene Zuspitzung der deutsch-polnischen Beziehungen sowie die englische Kriegstreiberei und die damit verbundenen Bündnisbestrebungen machen eine baldige Klärung des deutsch-russischen Verhältnisses erforderlich. Die Dinge könnten sonst ohne Deutsches zu tun einen Verlauf nehmen, der beiden Regierungen die Möglichkeit abschneidet, die deutsch-russische Freundschaft wiederherzustellen und gegebenenfalls auch territoriale Fragen Osteuropas gemeinsam zu klären. Die Führung in den beiden Ländern sollte daher die Dinge nicht treiben lassen, sondern zur rechten Zeit zupacken. Verhängnisvoll würde es sein, wenn aus gegenseitiger Unkenntnis der Auffassungen und Absichten die beiden Völker endgültig auseinandertreiben würden. Bei der Sowjetregierung bestehe, wie uns mitgeteilt wurde, ebenfalls der Wunsch nach einer Klärung des deutsch-russischen Verhältnisses. Da aber nach den bisherigen Erfahrungen diese Klärung durch den üblichen diplomatischen Kanal nur langsam herbeigeführt werden kann, bin ich bereit, zu einem kurzen Besuch nach Moskau zu kommen, um namens des Führers Herrn Stalin die Auffassung des Führers auseinanderzusetzen. Nur durch eine solche unmittelbare Aussprache ist nach meiner Auffassung eine Änderung herbeizuführen, und es sollte nicht unmöglich sein, hierbei das Fundament für eine endgültige Bereinigung der deutsch-russischen Beziehungen zu legen. Zusatz: Ich bitte Herrn Molotow, diese Instruktion nicht schriftlich zu geben, sondern wörtlich vorzulesen. Ich lege Wert darauf, dass dieselbe möglichst genau an Herrn Stalin gelangt und ermächtige Sie, hiermit gegebenenfalls bei Herrn Möllehütte in meinem Aufträge eine Audienz bei Herrn Stalin nachzusuchen, damit Sie ihm diese wichtige Mitteilung auch unmittelbar machen können. Neben der Aussprache mit Molotow wäre eine eingehende Unterredung mit Stalin Voraussetzung meines Besuchs. Ribbentrop 49, Aufzeichnung des Staatssekretärs V. Weizsäcker über seine Unterredung mit dem französischen Botschafter Skolundre am 15. August 1939 aus DWB 2 Nummer 449 Berlin, den 15. August 1939. Der französische Botschafter meldete sich heute bei mir nach Rückkehr von seinem Urlaub. Der Botschafter drückte sich zur Lage etwa folgendermaßen aus und brachte dies ruhig und bestimmt vor: Frankreich habe seine Stellung bezogen. Sein 120-Verhältnis zu Polen und zu England sei bekannt. Ein Konflikt zwischen Deutschland und Polen werde automatisch Frankreich einbeziehen. Das sei eine Tatsache, kein Wunsch Frankreichs. Vielmehr wünsche Frankreich nichts dringlicher als einen deutsch-polnischen Ausgleich, besonders hinsichtlich Danzigs. Er hoffe, dass einer Regelung dieser Sonderfrage auch eine allgemeine deutsch-polnische Entspannung folgen würde. So sei in kurzen Worten sein Eindruck aus seinen letzten Gesprächen mit Daladier und Barnett. Sein frischer Eindruck in Berlin aber sei der einer gewissen Verschärfung der Lage. Besonders beschäftige ihn, dass in den neuesten deutschen Auslassungen der Ehrenpunkt wiederholt vorkomme, das bedeutet doch offensichtlich eine ernste Zuspitzung. Ich habe Kolundre daraufhin bestätigt, dass die Lage eine andere sei als vor seinem Urlaubsantritt im Juli. Alsdann holte ich ziemlich weit aus und zog die nötigen Argumente heran, um die ungezügelte selbstmörderische Politik Polens zu kennzeichnen. Ich sprach Kolundre von der ultimativen Not Polens an Danzig vom Samstag vor 8 Tagen, von der Aggressivität in dem vorwöchigen Meinungsaustausch zwischen Berlin und Warschau, von den provokatorischen Äußerungen der gesteuerten polnischen Presse, von den fortgesetzten Unterdrückungs-, Knebelangs-, Ausweisung und ähnlichen Maßnahmen der polnischen unteren Instanzen. Ich zeigte Kolundre dazu eine mir darüber frisch zugegangene Liste und erklärte dieses alles als das faktische Ergebnis der Versprechungen Frankreichs und Englands an Polen. So also sei die Saat aufgegangen, welche die Westmächte in Polen ausgestreut hätten. Kolundre machte dann einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit und stellte die englisch-französische Garantieleistung an Polen hin als das unvermeidliche Ergebnis der deutschen Errichtung des Protektorats in der Tschechei. Im Übrigen behauptete der Botschafter, es herrsche nach der französischen Berichterstattung aus Warschau dort kein Übermut, vielmehr bewahre die polnische Regierung kühles Blut. Ich führte nun erhaltenem Auftrag gemäß eine sehr ernste, warnende Sprache und bestritt Kolundres Darlegungen auf das Heftigste. Die polnische Regierung regiere außerdem ja gar nicht. In Paris wisse man anscheinend nicht, was polnische Wirtschaft sei. Die polnische Regierung sei auch keineswegs bei Verstand, sonst könnten ultimative Drohungen, wie kürzlich in Danzig, nicht durch polnische Diplomaten ausgesprochen werden. Derartige Exzesse bewiesen nur den polnischen Glauben an die beiden großen Brüder im Westen, die schon helfen würden. Wir könnten und würden uns eine Fortsetzung eines solchen polnischen Verhaltens nicht weiter fallen lassen. Polen ziehe als Amokläufer sein Schicksal über sich zusammen. Ich fuhr dann fort: Wie jede Dummheit, habe auch die polnische ein gewisses Verdienst, erster sehen daraus Polens Freunde, was sie selber angerichtet hätten, und zweiter befreie Polen seine Freunde damit von ihrer Unterstützungspflicht, denn man könne sich ja nicht vorstellen, dass etwa Frankreich oder England zugunsten ihres wild gewordenen Freundes ihre Existenz aufs Spiel setzen wollten. Ich verstände daher auch nicht, wieso Kolundre zu Beginn unserer Unterhaltung die französische Hilfe an Polen als eine selbstverständliche und automatische habe bezeichnen können. 121 Kolundre sprach dann einen Augenblick davon, dass der französisch-polnische Bündnisvertrag durch die diesjährige Garantie noch verstärkt worden sei, die juristische Bindung an Polen sei aber nicht ausschlaggebend. Frankreich brauche zu seiner Sicherheit das Gleichgewicht Europas. Würde dies zugunsten Deutschlands gestört, das heißt würde Polen jetzt von uns überrannt, so käme in absehbarer Zeit Frankreich an die Reihe, oder aber es müsse herabsinken etwa auf das Niveau von Belgien oder Holland. Frankreich würde damit praktisch zum Vasallen Deutschlands, und dieses wolle es eben nicht. Ich legte dem Botschafter dringend nahe, sich über das tatsächliche Verhalten Polens zu unterrichten und sich von seinem totalen Irrtum über das Benehmen seiner Freunde kurieren zu lassen, dann werde er auch zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Als Kolundre mich nach diesen Schlussfolgerungen fragte, sagte ich ihm, Polen müsse den berechtigten Ansprüchen Deutschlands nachkommen, und es müsse sein Gesamtverhalten gegenüber Deutschland total umstellen. Schließlich meinte der Botschafter, zu einem Druck auf Warschau wie im vorigen Jahr auf Prag werde seine Regierung sich nicht verstehen. Die Lage sei eine andere als damals. Ich erwiderte Kolundre trocken, ich hätte ihm bzw. seiner Regierung keine Ratschläge zu erteilen. Sie möge sich die Tschechen ansehen und diese sprechen lassen. Zum Schluss versicherte mich der Botschafter seiner Bereitschaft zu jeder Art von Mitwirkung an der Bewahrung des Friedens. Ein europäischer Krieg würde enden mit einer Niederlage aller, auch des heutigen Russland. Der Sieger wäre nicht Stalin, sondern Trotzki. Weizsäcker 50 Aufzeichnung des Staatssekretärs V. Weizsäcker über seine Unterredung mit dem englischen Botschafter Henderson am 15. August 1939 aus DWB 2 Nummer 450 Berlin, den 15. August 1939 der britische Botschafter kam heute nach längerer Zeit zu einer Aussprache zu mir. Er fragte mich ziemlich unvermittelt nach dem Ergebnis des Ciano-Besuches in Salzburg. Auf Ciano und die Gespräche mit ihm ging ich in meiner Antwort nicht ein. Ich schilderte ihm aber die Verschlechterung der Lage zwischen Berlin und Warschau und hielt mich etwa an den Gedankengang, dem ich heute früh auftragsgemäß GI gegenüber dem französischen Botschafter gefolgt war. Meine Ausdrucksweise über die polnische Politik habe ich gegenüber Henderson vielleicht noch um eine Kleinigkeit schärfer gewählt als gegenüber Kolundre. Henderson knüpfte an die Zollinspektorenfrage die Behauptung deutschen Waffenschmuggels und einer weitgehenden Militarisierung Danzigs, womit polnische 122 Rechte und Interessen berührt seien, ohne dass Polen demonstriert habe. Ich bestritt auf das Energischste, dass die militärischen Maßnahmen in Danzig unberechtigt seien. Danzig mache nichts anderes, als dass es sich gegen seinen Beschützer schütze. Das werde doch wohl noch erlaubt sein. Im Übrigen führte ich wieder aus, wie die britische Politik der polnischen Regierung Narrenfreiheit gegeben habe, welche sich die Polen nunmehr ungezügelt zunutze machten. England müsse jetzt erkennen, wohin seine sogenannte Einkreisungspolitik geführt habe, und werde wohl schwerlich geneigt und verpflichtet sein, sich von seinen wild gewordenen polnischen Freunden ins Unglück führen zu lassen. Auch bei dem Gespräch mit Henderson heute Nachmittag ergab sich wieder ein fundamentaler Unterschied in der Auffassung von der Haltung der Polen. Henderson bzw. seine Regierung behaupten, Polen sei vernünftig und ruhig, und bestreitet, dass Polen in der Lage wäre, einen Angriffsakt gegen Deutschland zu begehen. In allen anderen Fällen eines deutsch-polnischen Zusammenstoßes aber sei die britische Regierung zur Waffenhilfe verpflichtet und zu dieser fest entschlossen. Im Übrigen werde Polen Schritte von großer Tragweite nicht tun, ohne sich des Londoner Einverständnisses zu versichern. Ich fragte darauf den Botschafter, ob etwa das Londoner Einverständnis zu der Drohnot an Danzig oder zu der polnischen Erklärung von Mitte voriger Woche an uns oder zu all den provokatorischen Reden und Artikeln und zu der fortgesetzten Bedrängung der deutschen Minderheit vorliege. Das Maß unserer Geduld sei bis an den Rand gefüllt. Die Politik eines Landes wie Polen setze sich aus 1000 Provokationen zusammen. Ob England wohl damit rechne, Polen von jeder neuen Unbesonnenheit zurückhalten zu können. Es sei doch alles pure Theorie, wenn England glaube, Polen in der Hand zu haben, solange Warschau sich von London gedeckt fühle. Umgekehrt liege es. Alsdann hatte ich noch gegenüber dem Botschafter die Behauptung zu dementieren, dass durch unseren Generalkonsul in Danzig verschärfte Instruktionen nach Danzig gelangt seien. Ich bezeichnete diese dem Botschafter hinterbrachte Behauptung als eine glatte Lüge. Was ist der Botschafter ging dann zu der Frage über, ob nicht das Problem Danzig so lange verschoben werden könne, bis es in einer ruhigeren Atmosphäre lösbar sei. Er verspreche sich dann auch für uns einen besseren Erfolg. Henderson meinte, ich würde ihm auf diese Frage wohl nicht antworten können. Ich erwiderte ihm aber damit, seine Frage sei eine rein theoretische, denn eine Verschiebung würde in Polen zu nichts anderem ausgenützt werden, als das Unheil noch zu vergrößern, jetzt schon anrichte, so dass von einer Verbesserung der Atmosphäre gar keine Rede wäre. Henderson meinte dann, ob denn nicht deutsch-polnische Verhandlungen zu führen wären, zu denen wir den Anstoß geben könnten. Hierauf erinnerte ich Henderson daran, dass Beck in seiner letzten Parlamentsrede sich wie ein Pascha auf den Divan gesetzt habe mit der Erklärung, wenn Deutschland sich der polnischen Prinzipien anpasse, so sei er bereit, in diesem Rahmen Vorschläge gnädig entgegenzunehmen. Außerdem hätte ja gerade in der vorigen Woche die polnische Regie 123 Rang erklärt, dass jede deutsche Initiative auf Kosten polnischer Ansprüche als eine Angriffshandlung anzusehen sei. Ich sehe also keinen Raum für eine deutsche Initiative. Henderson deutete dann noch auf eventuelle spätere umfassende deutsch-englische Erörterungen in großen Fragen wie Kolonien, Rohstoffe und so weiter hin, sagte aber gleichzeitig, die Lage sei doch viel schwieriger und ernster als im Vorjahr, denn Chamberlain könne nicht noch einmal bei uns angeflogen kommen. Ich erklärte mir die meinerseits außerstande, andere Ratschläge zu geben, als dass Polen in dem akuten Problem Danzig und in seinem gesamten Verhalten zu uns schleunigst Vernunft annehmen müsse. Henderson verließ mich mit dem Gefühl vom Ernst und der Dringlichkeit der Lage. Weizsäcker 51 Brief des britischen Botschafters Henderson an Lord Halifax über seine Unterredung mit Staatssekretär V. Weizsäcker am 15. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 35, ich komme auf den Hauptpunkt dessen, was mir Attulico sagte und auf dessen dringende Vorladung nach Rom, dass es offensichtlich sei, dass der unglückliche Austausch von Noten und Ultimaten über Danzig zwischen Berlin und Warschau die Situation vollkommen ins Üble verdreht habe. In der Tat, es muss schnell etwas getan werden, wenn das Übelste nicht geschehen soll. Ich glaube, dass Mussolini den Premierminister konsultieren will und ihn anregen wird. Ich hoffe, er wird den Mut dazu haben. Attolikos Besuch in Rom wird helfen, er will es zumindest versuchen. Aber der Weg, den ich empfehlen möchte, ist der, dass die polnische Regierung dazu überredet und zwar sofort werden müsste, den polnischen Botschafter hier zu instruieren, ganz formlos eine Demarsche zu unternehmen, was leicht über Göring möglich sein wird. Er hat eine leichte Entschuldigung, zu ihm zu gehen, denn wie ich weiß, hat der Feldmarschall ihm angeboren, im September einen Hirsch zu schießen. Überhaupt ist Lipski hier eine Palsöner Kräter. Noch ist die Linie, die hier eingehalten werden müsste, wirklich nicht so schwer zu halten. Die Polen könnten die Verschlechterung der Lage bedauern und das Beibehalten des Status quo vom März anregen bis zu der Zeit, wenn die Atmosphäre sich genügend abgekühlt hat, um diplomatische Verhandlungen wieder starten zu können. In der Zwischenzeit können sie unternehmen, ihre Presse zu konsultieren und auf der Basis der Reziprozität einen sofortigen wirksamen Stopp von deutschen Verfolgungen bis in die Provinzen anzuordnen. Sogar wenn Hitler geneigt ist, einen solchen Waffenstillstand anzunehmen, würde es Polens Hand eher stärken als schwächen. Auch Weizsäcker sprach gestern über die schrecklichen Verluste, die die Polen erleiden werden in einem Krieg, in welchem sie doch kein gleichwertiger Gegner zu Deutschland seien. Ich entgegnete ihm in derselben Sprache, wie Ribbentrop sie mit 124 mehr am 21. Mai im letzten Jahre sprach. Er nahm seine Bemerkung zurück, doch es war klar, was er dachte, was alle Deutschen denken. Polen ist kein Missstand in Hitlers Werk, aber ein deutsches Hindernis, und ich habe keine Zweifel an allem, was Hitler zu Burkhardt sagte, dass es wahr sei, nämlich dass in diesem Jahr anders wie im letzten seine militärischen Berater ihm den Rücken steifen. Im Verlauf dieses Gespräches sagte Weizsäcker noch, wie nützlich es sei, wenn einer, der perfekt Deutsch spreche und dazu noch zum inneren Gremium des Kabinetts gehöre, mit Hitler spreche. Ich sagte, soweit ich wisse, sei das einzige Mitglied des Kabinetts, das gut genug Deutsch spreche, Bürgin, Minister für politische Wirtschaft. Weizsäcker meinte zuerst, Bürgin sei zu unmilitärisch und zu gefällig, doch er korrigierte sich selbst und sein Eifer dabei schien mir von der Besorgnis zu kommen, doch etwas tun zu müssen, um die Katastrophe zu vermeiden, die er sehr nah sich abzeichnen sah. Es mag schroff gewesen sein, aber ich musste es sagen, dass es meine Überzeugung sei, dass, wenn Hitler in die Enge getrieben würde, er den Krieg wähle. Er ist überzeugt, dass ihn im Osten niemand aufhalten kann und dass seine Verteidigung im Westen genügen würde, den Angriff zu stoppen. Er fürchte die Blockade, aber er hoffe, dass, bevor sie wirksam werde, Europa die Neutralen wie die Kriegsführenden so angeschlagen sein würden von dem Blutvergießen und der Zerstörung, dass sie auf Frieden bestehen würden. Dabei sagte ich Weizsäcker, dass ich weder die Möglichkeit sehe noch den Nutzen für einen Engländer, mit Hitler zu sprechen, bevor ein Abkommen über Danzig erlangt sei 52 Berichte Botschafters V.D. Schulenburg über seine Unterredung mit Molotow am 15. August 1939 Adab B.D. 7 Nummer 79, 88 Die Unterredung mit Molotow am 15. August um 20 Uhr leitete ich mit der Feststellung ein, dass nach den uns gewordenen Mitteilungen die Sowjetregierung Interesse habe, die politischen Besprechungen fortzusetzen, es jedoch vorziehe, sie in Moskau zu führen. Molotow erwiderte, dass dies zutreffend sei. Sodann verlas ich Herrn Molotow den Inhalt der mir aufgetragenen Mitteilung, deren deutscher Wortlaut sofort absatzweise ins Russische übertragen wurde. Auch von dem Inhalte des Zusatzes zu der mir erteilten Instruktion gab ich Molotow Kenntnis. Meine Mitteilung, dass ich gegebenenfalls im Aufträge des Herrn Reichsaußenministers eine Audienz bei Herrn Stalin nachsuchen solle sowie die Feststellung, dass neben der Aussprache mit Molotow eine eingehende Unterredung des Herrn Reichsaußenministers mit Stalin die Voraussetzung für den angekündigten Besuch bilde, nahm Molotow zur Kenntnis. Zu dem Wunsche des Herrn Reichsaußenministers, dass der Inhalt der Instruktion möglichst genau an Herrn Stalin gelangt, machte Molotow eine zustimmende Geste. 125 Molotow hörte beim Verlesen der Instruktion mit gespannter Aufmerksamkeit zu und wies seinen Sekretär an, sich möglichst eingehende und wortgetreue Notizen zu machen. Molotow erklärte sodann, dass er angesichts der Wichtigkeit meiner Mitteilungen mir nicht sofort Antwort geben könne, sondern vorerst seiner Regierung Bericht erstatten müsse. Schon jetzt könnte er aber erklären, dass die Sowjetregierung die von deutscher Seite zum Ausdruck gebrachte Absicht, eine Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion herbeizuführen, lebhaft begrüße. Vorbehaltlich weiterer Mitteilungen, die er mit nach erfolgter Unterrichtung seiner Regierung in Kürze machen würde, wolle er vorläufig als seine eigene Ansicht nachstehendes zu dem Vorschläge der deutschen Regierung zum Ausdruck bringen. Die Verwirklichung einer Reise des Herrn Reichsaußenministers nach Moskau erfordere eine eingehende Vorbereitung, damit der beabsichtigte Meinungsaustausch ein Ergebnis zeitige. In diesem Zusammenhang bäte er mich um Mitteilung, obwohl Jandes den Tatsachen entspräche. Die Sowjetregierung habe Ende Juni DJ von ihrem Geschäftsträger in Rom einen telegrafischen Bericht über dessen Unterredung mit dem italienischen Außenminister Canöö erhalten. In dieser Unterredung habe Canöö gesagt, dass ein deutscher Plan existiere, der sich eine entschiedene Besserung der deutsch-sowjetischen Beziehungen zum Ziele setze. Dabei habe Canöö aus dem Plane nach folgende Punkte erwähnt: 1. Deutschland würde nicht abgeneigt sein, auf Japan hinsichtlich einer Verbesserung seiner Beziehungen zur Sowjetunion und einer Beseitigung der Grenzkonflikte einzuwirken, zweiter. Ferner wurde die Möglichkeit erwogen, mit der Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt zu schließen und die Baltenstaaten gemeinsam zu garantieren, dritter. Deutschland sei zu einem Wirtschaftsabkommen mit der Sowjetunion auf breiter Basis bereit. Der Inhalt der vorstehenden Punkte habe bei der Sowjetregierung großes Interesse hervorgerufen und Herr Molotow möchte gern wissen, was an diesem Plan, den Chanel dem Sowjetgeschäftsträger in der soeben vorgetragenen Form entworfen habe, wahr sei. Ich erwiderte, die Mitteilungen Chanels beruhten offenbar auf einem Bericht des hiesigen italienischen Botschafters Rassel, wovon auch wir bereits gehört hätten. Der Inhalt dieses Berichts bestehe im Wesentlichen aus Kombinationen Rassels. Auf eine Zwischenfrage Molotows, ob sich Rassel seine Angaben aus den Fingern gezogen habe, erwiderte ich, dass dies nur bedingt richtig sei. Wir wünschten wie Molotow wisse tatsächlich eine Verbesserung der deutsch-sowjetischen Beziehungen und hätten natürlich darüber nachgedacht, wie eine solche Verbesserung herbeigeführt werden könnte. Das Ergebnis dieses Nachdenkens sei in Mai Molotow bekannten Weisungen und in den Erklärungen des Herrn Reichsnen Außenministers und des Herrn Schnurre gegenüber Herrn Astachow niedergelegt. Molotow erwiderte, dass ihn die Frage, ob Rassel seine Regierung richtig informiert habe, nicht weiter interessiere. Es komme der Sowjetregierung im gegenwärtigen Zeitpunkt vor allem darauf an, zu wissen, ob Pläne, wie sie in dem 126 Berichte Rassels enthalten seien, oder etwas Ähnliches existiert hätten und ob sich die deutsche Regierung noch mit solchen Gedankengängen befasse. Er, Molotow, habe nach Kenntnisnahme des Berichts aus Rom nichts Unwahrscheinliches darin gefunden. Die Sowjetregierung habe in diesen ganzen letzten Jahren unter dem Eindruck gestanden, dass die deutsche Regierung nicht den Wunsch habe, eine Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion herbeizuführen. Jetzt liegt die Sache anders. Aus den Besprechungen, die in den letzten Wochen stattgefunden hätten, habe die Sowjetregierung die Überzeugung gewonnen, dass es der deutschen Regierung mit ihren Absichten, eine Änderung des Verhältnisses zur Sowjetregierung herbeizuführen, wirklich ernst sei. Als entscheidend betrachte er die heutige Erklärung, die diesen Wunsch besonders prägnant und deutlich zum Ausdruck bringe. Was die Sowjetregierung betreffe, so sei sie zur Frage guter Beziehungen zu Deutschland immer positiv eingestellt gewesen und freue sich, dass dies nunmehr auch auf deutscher Seite der Fall sei. Ob nun Einzelheiten, wie sie der Bericht Rassels enthalten habe, deutscherseits tatsächlich ins Auge gefasst worden seien oder nicht, sei von nicht so ausschlaggebender Bedeutung. Herr Molotow habe den Eindruck, dass daran schon viel Wahres sein müsse, da sich diese Gedanken in der gleichen Linie bewegten, die sich schon seit Monaten auf deutscher Seite herausgebildet hätte. Er stelle in dieser Verbindung mit Genugtuung fest, dass die Wirtschaftsverhandlungen in Berlin fortschritten und offensichtlich einem guten Ende zusteuerten. Ich bemerkte, dass auch uns der Verlauf der Wirtschaftsverhandlungen befriedige und fragte, wie er sich nun den weiteren Modus prozedendi in den politischen Besprechungen vorstelle. Molotow wiederholte, dass ihn vor allem eine Antwort auf die Frage interessiere, ob auf deutscher Seite der Wunsch bestehe, die im Bericht Rassels aufgeführten Punkte zu konkretisieren. So zum Beispiel wolle die Sowjetregierung wissen, ob Deutschland reale Möglichkeiten sehe, auf Japan im Sinne einer Besserung seines Verhältnisses zur Sowjetregierung einzuwirken. Wie steht es ferner mit der Idee des Abschlusses eines Nichtangriffspaktes? Ist die deutsche Regierung sympathisch hierzu eingestellt oder ist diese Frage noch nicht näher erörtert worden, fügte Molotow wörtlich hinzu. Ich erwiderte, was das Verhältnis zu Japan betreffe, so habe der Herr Reichsaußenminister bereits zu Herrn Astachow gesagt, dass er über diese Frage seine besonderen Anschauungen habe. Hieraus könne wohl geschlossen werden, dass der Herr Reichsaußenminister bereit sei, sich auch für diese Frage zu interessieren, zumal sein Einfluss auf die japanische Regierung bestimmt nicht gering sei. Molotow sagte, dass ihn dies alles sehr interessiere und ließ an dieser Stelle die Zwischenbemerkung fallen, dass Chanel dem sowjetischen Geschäftsträger erklärt habe, er werde die Gedanken des Rosso-Berichts voll unterstützen. Er fuhr fort, dass es der Sowjetregierung in Verbindung mit der beabsichtigten Reise des Herrn Reichsaußenministers nach Moskau wichtig sei, eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob die deutsche Regierung bereit sei, mit der Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt oder etwas Ähnliches abzuschließen. Bei einer früheren Gelegenheit sei von der Möglichkeit einer Belebung und Auffrischung früherer Verträge die Rede gewesen. 127 Ich bestätigte Herrn Molotow, dass wir tatsächlich an eine Neuordnung der Dinge entweder in Anknüpfung an Vergangenes oder gegebenenfalls auf einer neuen Grundlage dächten. Sodann fragte ich ihn, ob ich ihn so verstehen dürfe, dass die von ihm aufgeworfenen Fragen den Gegenstand der Moskauer Besprechungen des Herrn Reichsaußenministers bilden würden und dass er sie mir nur mitgeteilt hätte, damit ich den Herrn Reichsaußenminister auf diese Fragen vorbereite. Molotow erwiderte, dass er mir zur Frage der Herreise des Herrn Reichsaußenministers noch eine zusätzliche Antwort geben würde. Es scheine ihm aber, dass für diese Reise eine vorherige Klärung und Vorbereitung gewisser Fragen notwendig sei, damit es in Moskau nicht bei Gesprächen verbleibe, sondern auch Entscheidungen getroffen werden könnten. Er erkenne die Berechtigung meines Hinweises, dass eine baldige Klärung erwünscht sei, durchaus an. Auch er habe die Ansicht, dass Eile geboten sei, damit man durch die Ereignisse nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Er müsse daher wiederholen, dass wenn die deutsche Regierung zu der Idee des Abschlusses eines Nichtangriffspaktes positiv eingestellt sei und wenn meine heutige Erklärung diese oder eine ähnliche Idee einschließe, so müsse über diese Frage zunächst konkret verhandelt werden. Er bäte mich, meine Regierung Graf von der Schulenburg in diesem Sinne zu verständigen. Moskau, den 16. August 1939 abgesandt, 17. August mit Flugkurier. Sehr geehrter Herr Staatssekretär. Aus meiner gestrigen Unterredung mit Herrn Molotow möchte ich in aller Geschwindigkeit Folgendes besonders hervorheben: Herr Molotow war ganz außerordentlich entgegenkommend und aufgeschlossen. Ich habe den Eindruck, dass der Vorschlag des Besuches des Herrn Reichsministers Herrn Molotow persönlich erheblich schmeichelte und dass er ihn als einen wirklichen Beweis für unsere guten Absichten betrachte. Ich erinnere daran, dass Zeitungsmeldungen zufolge Moskau seinerzeit verlangt hatte, England und Frankreich sollten einen Kabinettsminister hierher entsenden, und dass stattdessen Herr Strang gekommen ist, weil London und Paris sich darüber geärgert hätten, dass man Herrn Voroschilow nicht gestattet hatte, der Einladung zu den englischen Manövern Folge zu leisten, was in Wirklichkeit eine ganz andere Sache ist, da die großen Sowjetrussen bisher niemals ins Ausland gereist sind. Bemerkenswert erscheint mir weiter in den gestrigen Ausführungen des Herrn Molotow seine erstaunliche Mäßigung in seinen Forderungen gegen uns. Er hat das Wort Antikominterpakt überhaupt nicht in den Mund genommen und hat nicht mehr, wie in seiner letzten Unterredung, von uns Unterlassung der Unterstützung der japanischen Aggression verlangt. Er hat sich begnügt mit dem Wunsch, dass wir einen sowjetisch-japanischen Ausgleich herbeiführen möchten. Bedeutsamer ist sein ziemlich klar zum Ausdruck gebrachter Wunsch, mit uns einen Nichtangriffspakt abzuschließen. Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, vollkommen klar zu ermitteln, Herr Molotow in der Frage des Baltikums wünscht. Es scheint, dass er die nur was Frage einer gemeinschaftlichen Garantie der Baltenstaaten nur als einen Punkt in dem Bericht des Herrn Rasseur erwähnt, nicht aber ausdrücklich das Verlangen GI 128 äußert hat, dass wir eine solche Garantie aussprechen. Eine solche gemeinsame Garantie scheint mir dem Verhalten der Sowjetregierung in den britisch-französischen Verhandlungen zu widersprechen. Es sieht im Augenblick tatsächlich so aus, als ob wir in den hiesigen Verhandlungen den gewünschten Erfolg erzielen würden. Mit herzlichen Grüßen und mit Heil Hitler. Bin ich, sehr geehrter Herr Staatssekretär, Ihr stets ganz ergebener Getz. Graf von der Schulenburg 53. Auszug aus dem Brief des britischen Botschafters Henderson an M.A. Strang vom Foreign Office vom 16. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 37. Ich bin gewiss, es wäre noch unheilvoller ausgefallen, wenn Hitler den Text der polnischen Antwort vom 10. August gehabt hätte. Ich kann nicht glauben, dass er ihn hatte, andernfalls wäre er noch ausfallender gewesen über seine Haltung zur Presse sagt, ist unglücklicherweise wahr. Wenn wir wirklich eine Katastrophe vermeiden wollen, müssen wir dieser Tatsache ins Gesicht blicken. Wir werden gewiss einen Krieg haben, wenn die Presse davon redet, dass Hitler nach Einschüchterung einlenkt. Wenn man dies der Presse ganz klar sagt, würde sie gewiss ihre Verantwortung erfassen. Das Urteil der Geschichte wird dahin gehen, dass die Presse im Allgemeinen die Hauptursache des Krieges war. Hitlers Tirade über Getreide und Holz, was Hitler ist in Wirklichkeit Selbstgenügsamkeit, weil er eine Blockade fürchtet. Es ist jene Furcht, wie ich von hier aus stets berichtet habe, welche seine Politik mehr als sonst irgendetwas beherrscht. Sie stand im Hintergrund seines Handelns vom 15. März um sich schlagen, solange es kein englisch-deutsches Verstehen gibt. Es sieht nicht so aus, als ob es viel Hoffnung auf ein solches gelbe Stillstand geben soll und das ist die letzte Hoffnung, muss die Misshandlung der deutschen Minderheit in Polen aufhören. Ich wünschte, ein paar englische Zeitungen würden Korrespondenten ausschicken, um sich selbst zu überzeugen und euch alle. Weizsäcker ist mir gegenüber zu diesem Thema immer sehr bitter gewesen. Unsere Botschaft in Warschau weiß nichts davon, genauso wie ich nichts von dem weiß, was in den deutschen Provinzen geschieht. Wie könnte sie auch? Warschau mit seiner zivilisierten und intelligenten, um nicht zu sagen schlauen Clique, mit der man dort Umgang pflegt, das ist die eine Seite. Draußen auf dem Meer wird weiterhin, wenn es einen Waffenlande sind, die Polen ein äußerst unzivilisiertes Volk. Ruhe und Zurückhaltung, ja, zweifellos nach außen hin, und wenn Worte irgendetwas bedeuten. Aber überall sonst nichts davon. Ich habe zu viele Erzählungen wohlgeneigter neutraler GI gehört, um noch ein Wort davon zu glauben, Protektorat im gegenwärtigen Augenblick eine Notwendigkeit sei, mag durchaus Hitlers Bemerkung, dass das allgemein gesprochen scheinen wir nichts wert sein, sich ihrer zu erinnern zu lernen. Wir haben in diesem Jahre bereits wieder zwei- oder dreimal einen kleinen 129. 21. Mai erlebt. Werden wir nie einsehen, dass Triumphgeschrei den Sieg nur noch bürischer macht. Ich selber glaube, dass Burkhardt zu optimistisch ist. Ich bedauere sagen zu müssen, dass, während ich mit Burkhardt übereinstimme, die polnische Not jenen Datums in Ton und Gehalt bewundernswert war, soweit es ihre beiden ersten Absätze betrifft, ich sie im Hinblick auf ihren letzten Satz entschieden für alles andere halte als bewundernswert. Es war zu viel an Herausforderung zu einem kritischen Zeitpunkt. 54 Aktennotiz des Leiters des Außenpolitischen Amtes der NSDAP, Alfred Rosenberg über den Besuch von Baron de Raab, London am 16.08.1939 Adab BD. 8 Nummer 74 am 16. August, nachmittags 4 Uhr, besuchte mich Baron de Raab, nachdem er eine Reise nach Südfrankreich, Korsika gemacht hat und in London gewesen ist. Er teilte mit, dass er in den letzten Tagen mit den uns bekannten Offizieren des britischen Fliegergeneralstabs und Luftfahrtministeriums gesprochen habe. Die Ansichten dort seien die gleichen wie bisher. Es sei widersinnig, dass Deutschland und England wegen der Polen in einen Kampf auf Leben und Tod gerieten, das Ergebnis könne nach Lage der Dinge nur die gegenseitige Zerstörung der beiden Luftflotten sein und am Ende eines solchen Krieges der Untergang der ganzen europäischen Zivilisation, wobei Russland als Nutznießer mit intakter Waffe zurückbliebe. Die Polen drücken eben das vor Registern Office, im Falle eines Krieges mit Deutschland mit ganzer Kraft gegen Deutschland zu marschieren. Es wachse aber, auch gerade angesichts der Tatsache, dass die ganze Schwere des Krieges zunächst auf der Luftflotte liegen würde, auch der Einfluss des Luftfahrtministeriums und des Fliegergeneralstabes. Baron de Raab teilte mir mit, dass er und seine Freunde nach genauer, jahrelanger Kenntnis Deutschland und der nationalsozialistischen Bewegung nicht glauben, dass Deutschland auch selbst nach einem Siege im Osten die Absicht hätte, England oder Frankreich zu zerstören. Vielmehr wisse er, dass der Führer und unsere Bewegung stets das britische Imperium als Ganzes geachtet habe. Er und seine Freunde könnten sich auch nicht vorstellen, dass wir irgendwelche britischen Dominions uns einverleiben wollten, was ich als bisherige Stellungnahme der nationalsozialistischen Bewegung bejahte. Baron de Raab fügte hinzu, dass er im Falle eines Krieges als politischer Berater des Luftfahrtministeriums über Deutschland ausersehen sei, das heißt als Informationsoffizier zur Beurteilung der politischen Lage in Deutschland und der Nachrichten über Deutschlands Absichten. Er teilte mir das vertraulich aufgrund unserer jahrelangen Bekanntschaft mit, weil er der festen Überzeugung sei, dass alles getan werden müsse, um einen Krieg zu verhindern. Er glaube aber aufgrund der augenblicklichen Lage, dass bei einem kriegerischen Konflikt zwischen Deutschland und Polen ein Mitgehen Frankreichs und Englands automatisch erfolgen werde. Selbst für diesen Fall müsse aber im Interesse der Bewertung eines solchen Konfliktes noch die Möglichkeit ins Auge gefasst werden, ihn nicht zu einem gegenseitigen 130 Ausrotten ausarten zu lassen. Es käme hier der Fall in Frage, dass Deutschland mit Polen schnell fertig werden könnte und dass für diese Zeit zwar eine Kriegserklärung vorläge, dass der Krieg aber in dieser Epoche beiderseitig noch defensiv geführt würde, das heißt, dass zwar Blockaden und Artillerie den Grenzschutz entsprechend aufnehmen, dagegen ein Luftbombardement offener Städte, das zu einem nicht mehr rückgängig zu machenden Hass führen müsste, nicht stattfindet. Für den Fall einer schnellen Erledigung eines deutsch-polnischen Konfliktes würde unter diesen Voraussetzungen noch die Möglichkeit einer schnellen Liquidation des Krieges bestehen, da für einen Staat, der praktisch in seiner früheren Gestalt nicht mehr existiert, das britische Imperium und Deutschland nicht ihre ganze Existenz aufs Spiel setzen könnten. Was Frankreich beträfe, so sei die Stimmung hier im Unterschied zum vergangenen Jahre außerordentlich kriegerisch. Namentlich sei der Hass gegen Italien sehr gestiegen, Korsika sei eben von Truppen überfüllt, und die Korsikaner selbst fühlten zweifellos französisch. Es entstünde die Frage, wenn im Falle eines allgemeinen Konfliktes zwischen französischer und italienischer Luftwaffe Kämpfe stattfinden würden, ob das automatisch einen allgemeinen deutsch-englischen Luftkampf auslösen müsste. Ich habe diese Mitteilungen zur Kenntnis genommen mit der Erklärung, dass ich eben aus dem Urlaub zurückgekommen und über den augenblicklichen Stand der Lage nicht ganz informiert sei. Der Raab fragte mich, glauben Sie, dass die Polen vernünftig würden auf einen englischen Druck hin? Was könnte man hier tun? Er bat zugleich um ein eingehendes Material über die deutschen Misshandlungen in Polen, möglichst authentischer Art. Ich habe dieses Material für morgen Mittag bereitstellen lassen. Ich sagte ihm, dass die Polen den ersten entgegenkommenden Vorschlag des Führers, Rückkehr Danzigs und deutschen Verkehrsweg zwischen Ostpreußen und dem Reich, brüsk abgelehnt hätten, vermutlich weil sie schon durch frühere Reisen nach London irgendwo festere Unterstützung zugesagt erhalten hätten. Man könne vielleicht sagen, dass die Polen eben ein Babankwe-Spiel spielten und mit Absicht in den letzten Wochen die deutschen Verfolgungen unerhört verschärft hätten, um uns zu provozieren, weil sie durch einen eigenen militärischen Schritt einer Unterstützung Englands nicht ganz sicher seien. Sie wollen wahrscheinlich also durch diese ständigen Herausforderungen in Rede und Tat Deutschland zu irgendeinem Schritt zwingen und damit die gesamte englische und französische Unterstützung automatisch auslösen. Ich glaube, man könnte sich in England sagen, dass die Garantie unter anderen Voraussetzungen gegeben worden sei, als sie eben bestünden. Denn wie die Dinge jetzt liegen, wird das Deutsche Reich bewusst von den Polen provoziert, und damit versucht man, England eigentlich ein polnisches Spiel spielen zu lassen. Es spiele bei der Beurteilung der Polen hier auch ein slawisches Element mit, das in gewissen Augenblicken jede Haltung und das klare Urteilsvermögen verliert und dann gewissermaßen verzweifelt seine Sache auf nichts stellt. Der Raab betonte am Ende, er wisse selbst ganz genau, dass Deutschland nach einer Festigung im Osten, wofür gerade seine Freunde besonders eintreten, weil sie 131 dafür für die Zukunft Englands nicht nur keinen Schaden, sondern einen Vorteil erblickten, gar nicht daran denke, es später auf das britische Imperium abzusehen. Aber diese Idee habe sich, genährt aus bestimmten Zentren, bei den Franzosen und Engländern vielfach festgesetzt, und es sei nicht leicht, diese Gedanken auszurotten. Er für seine Person sehe klar mit seinen Freunden und werde alles tun, um eine verhängnisvolle Entwicklung aufzuhalten. Er erklärte, dass er noch etwa 8 bis 10 Tage in Deutschland bleiben würde. Ich halte mich für verpflichtet, dem Führer von diesen Mitteilungen aus dem englischen Luftfahrtministerium und von den Ansichten stärkster Kreise des britischen Fliegergeneralstabs Kenntnis zu geben, umso mehr als diese Anschauungen damit übereinstimmen, was diese Kreise bisher auch öffentlich in ihren Zeitschriften ausgesprochen haben. A. Rosenberg 55 Information des Reichsaußenministers für Botschafter von der Schulenburg vom 16. August 1939 Adab BD 7 Nummer 74 Berlin, den 16. August 1939 16:10 Uhr. Ich bitte Sie, sich sofort erneut bei Herrn Molotow anzumelden mit dem Bemerken, Sie hätten ihm zu der gestrigen Mitteilung für Herrn Stalin eine soeben aus Berlin eingegangene ergänzende Instruktion mitzuteilen, die sich auf die von Herrn Molotow gestellten Fragen bezöge. Herrn Molotow bitte ich dann Folgendes zu sagen. 1. Die von Herrn Molotow vorgebrachten Punkte decken sich mit den deutschen Wünschen. Das heißt, Deutschland ist bereit, einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion abzuschließen und zwar, wenn Sowjetregierung das wünscht, unkündbar auf die Dauer von 25 Jahren. Ferner ist Deutschland bereit, die baltischen Staaten gemeinsam mit der Sowjetunion zu garantieren. Endlich entspricht es durchaus dem deutschen Standpunkt und Deutschland ist bereit dazu, seinen Einfluss für eine Besserung und Konsolidierung der russisch-japanischen Beziehungen einzusetzen. 2. Der Führer ist der Auffassung, dass in Anbetracht der gegenwärtigen Lage und der Möglichkeiten des jederzeitigen Eintretens ernster Ereignisse, bitte hierzu Herrn Molotow zu erklären, dass Deutschland nicht gewillt ist, die polnischen Provokationen auf die Dauer hinzunehmen, eine grundsätzliche und schnelle Klärung des deutsch-russischen Verhältnisses und der beiderseitigen Einstellung zu den aktuellen Fragen erwünscht ist. Aus diesem Grunde erkläre ich mich bereit, von Freitag den 18.8. jederzeit im Flugzeug nach Moskau zu kommen mit der Vollmacht des Führers, über den Gesamtkomplex der deutsch-russischen Fragen zu verhandeln und gegebenenfalls entsprechende Verträge zu unterzeichnen. Zusatz, ich bitte, diese Instruktionen wiederum wörtlich Herrn Molotow vorzulesen und eine umgehende Stellungnahme der russischen Regierung bzw. Herrn Stalins zu erbitten. Ganz vertraulich sei für Ihr Vorgehen noch hinzugefügt, dass es für uns von ganz besonderem Interesse wäre, wenn mein Moskauer Besuch Ende Ribbentrop dieser oder Anfang nächster Woche stattfinden könnte. 13256 Auszug aus dem Brief des britischen Botschafters Sir Ken R.R.D. in Warschau an Sir Cadogan vom Foreigisten Office vom 17. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 48. Ich habe diesen Leuten, den Polen, eingeprägt, dass Hitler zum gegenwärtigen Zeitpunkt unentschlossen scheint und dass es deshalb wichtig ist, dass man es zu keinem Zwischenfall, keinem Wort in der Presse oder Misshandlung der Minderheit kommen lässt, der ihm einen Vorwand gibt, sich flott zu segeln. Dies wird, denke ich, hier gewürdigt, aber gleichzeitig empfinden die Polen, dass, falls sie in der kleinsten Sache nachgeben, Hitler dies ausnutzen und danach streben wird, sie in die Knie zu zwingen. Ich habe sogar meinem amerikanischen Kollegen, der hier ein Gutteil Einfluss hat, vorgeschlagen, dass er darauf hinweisen sollte, dass es Polen in den Augen der öffentlichen Meinung in Amerika beträchtlichen Schaden zufügen würde, sollte Hitler eine lange Liste von Fällen der Misshandlung der deutschen Minderheit hier vorweisen oder auf irgendeine Art zeigen, dass Polen sich unvernünftig benommen hat. Die polnische Meinung hat Burkhardts Besuch in Berchtesgaden misstraut, weil, während seine Anwesenheit hörtlich in Danzig für nützlich gehalten wird, der Möglichkeit eines Vorschlages direkter Vermittlung zwischen Polen und Deutschland hier fast mehr als irgendeiner anderen Zwangslage misstraut wird, damit Polen nicht etwa in einen Kompromiss zu Ungunsten seiner lebenswichtigen Interessen hineinmanövriert würde. Funktion des Hohen Kommissars ist, sich mit Fragen, die sich zwischen Danzig und Polen ergeben, zu befassen und das schließt ein, dass es also nicht seine Funktion ist, zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln, hat besondere Genugtuung hervorgerufen. Was die Presse anbetrifft, so weist Beck mit einiger Berechtigung darauf hin, dass es weitgehend die britische und ausländische Presse ist, die sich etwas zugute tut, wenn die Danziger gezwungen werden, nachzugeben, und ich würde vorschlagen, dass, sollte sich irgendein weiterer Fall dieser Art ergeben, die britische Presse dazu angehalten werden sollte, keine unangebrachte Schadenfreude die Feststellung im FO-Telegramm, das ist die Haupt, ob es sich lohnt, einen Kompromiss in dieser Richtung zu unterzuzeigen. Nehmen, ist schwer zu beurteilen. Es ist so sehr eine Frage des Prestiges auf beiden Seiten, dass es schwierig ist, irgendeinen praktischen Weg einer Regelung dieses unlösbaren Problems zu entwickeln, selbst wenn Polens lebenswichtige Interessen nicht gleichfalls berührt wären. Es wäre in jedem Falle sehr schwierig für uns, solch einen Vorschlag vorzubringen, auch besteht zurzeit tatsächlich keine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Herrn Hitler zufriedenstellen würde, selbst wenn, was ich nicht weiß, die Idee für die Polen annehmbar wäre, die immer noch darauf bestehen, dass Danzig in ihrem Zollgebiet verbleiben muss, glaube ich, hinzufügen zu müssen, dass es hier eine verheerende Wirkung haben würde, wenn der Eindruck entstünde, dass wir darauf aus wären, uns auf Kompromisse zu Lasten Polens einzulassen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich mein Bestes tun werde, hier die extremen Leidenschaften unter Kontrolle zu halten, aber man kann natürlich nicht zu viel von ihnen verlangen. In der Tat wäre es auf jeden Fall 133 zwecklos, dies zu tun. Im Ganzen glaube ich, dass Beck und die Polen im Allgemeinen die Notwendigkeit der Zurückhaltung einsehen, aber in diesen Tagen der Spannung kann man nicht garantieren, dass die Situation nicht den Händen entgleitet, und wir werden sehr aufpassen müssen, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Soeben kommt die Nachricht von der Schließung der oberschlesischen Grenze und der Verhaftung einer Anzahl Mitglieder der nazideutschen Minderheitsorganisation, Jungdeutsche Partei, im Zusammenhang mit Spionage und der kürzlichen Ermordung eines Grenzpostens. Ich empfinde es als schwierig, irgendeine Aktion im Hinblick auf diese Fälle zu unternehmen, besonders angesichts der Tatsache, dass, als die polnische Polizei zwei Mitglieder der Jungdeutschen Partei zu verhaften versuchte, die letzten einen Polizisten Totschuss sehen und es sich um einen eindeutigen flagranten Fall zu handeln scheint. 56a Bericht des Botschafters von der Schulenburg über seine Unterredung mit Molotow am 17.08.1939 Adab BD. 7 Nummer 105 Moskau, den 18. August 1939 5 Uhr und 58 Minuten nachdem ich Molotow ergänzende Instruktion vorgelesen hatte, erklärte Molot ohne auf deren Inhalt näher einzugehen, dass er mir heute bereits die Antwort der Sowjetregierung auf meine Mitteilung vom 15. August geben könne. Herr Stalin verfolge die Besprechungen mit großem Interesse, sei über alle Einzelheiten unterrichtet und befinde sich in völliger Übereinstimmung mit Molotow. Hierauf verlas Molotow Antwort der Sowjetregierung, die gemäß mir überlassenem Text wie folgt lautet: Die Sowjetregierung hat von der ihr am 15. August dieses Jahres durch den Grafen Schulenburg abgegebenen Erklärung der deutschen Regierung über ihren Wunsch nach einer ernsthaften Verbesserung der politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung der offiziellen Erklärungen einzelner Vertreter der deutschen Regierung, die nicht selten einen unfreundlichen und sogar feindlichen CH-Charakter in Bezug auf die Sowjetunion gehabt hatten, wobei die Sowjetregierung bis zur letzten Zeit davon ausgegangen, dass die deutsche Regierung einen Anlass zu Zusammenstößen mit der Sowjetregierung sucht, sich auf diese Zusammenstöße vorbereitet und nicht selten die Notwendigkeit seiner steigenden Aufrüstung mit der Unvermeidlichkeit solcher Zusammenstöße begründet. Nicht zu reden davon, dass die deutsche Regierung unter Ausnutzung des sogenannten Antikominternpakts die Einheitsfront einer Reihe von Staaten gegen die Sowjetunion zu schaffen bestrebt war und geschaffen hat, wobei sie mit besonderer Hartnäckigkeit Japan heranzog. Es ist verständlich, dass eine derartige Politik der deutschen Regierung die Sowjetunion zwang, ernste Maßnahmen zur Vorbereitung einer Abwehr gegen eine 134 mögliche Aggression auf die Sowjetunion von Seiten Deutschlands zu ergreifen und somit an der Organisation der Abwehrfront einer Reihe von Staaten gegen eine Aggression teilzunehmen. Wenn jedoch die deutsche Regierung jetzt eine Schwenkung von der alten Politik in Richtung auf eine ernsthafte Verbesserung der politischen Beziehungen zur Sowjetunion unternimmt, so kann die Sowjetregierung eine derartige Schwenkung nur begrüßen und ist ihrerseits bereit, ihre Politik im Geiste einer ernsthaften Verbesserung in Bezug auf Deutschland umzustellen. Fügt man diesem die Tatsache hinzu, dass die Sowjetregierung niemals irgendwelche aggressiven Absichten gegen Deutschland gehabt hat und solche nicht haben will, dass sie nach wie vor eine friedliche Lösung der Streitfrage auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion für durchaus möglich hält, dass der Grundsatz des friedlichen Nebeneinanderbestehens der verschiedenen politischen Systeme einen alten Grundsatz der auswärtigen Politik der Sowjetunion darstellt, so kann man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass für die Wiederherstellung neuer verbesserter politischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht nur eine reale Basis, sondern auch die Voraussetzungen vorhanden sind, um schon jetzt ernsthafte praktische Schritte in dieser Richtung zu verwirklichen. Die Regierung der Sowjetunion ist der Ansicht, dass der erste Schritt zu einer solchen Verbesserung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland der Abschluss eines Handels- und Kreditabkommens sein könnte. Die Regierung der Sowjetunion ist der Ansicht, dass der zweite Schritt nach kurzer Zeit der Abschluss eines Nichtangriffspaktes oder die Bestätigung des Neutralitätspaktes von 1926 sein könnte bei gleichzeitiger Vereinbarung eines Spezialenprotokolls, dass die Interessen der vertragsschließenden Teile an diesen oder jenen Fragen der auswärtigen Politik regelt und das einen integrierenden Bestandteil des Paktes bildet. Anschließend gab Molotow nachstehende Erläuterungen. Erster. Zunächst müsse Wirtschaftsabkommen geschlossen werden. Was man angefangen habe, müsse man auch zu Ende führen. Zweiter. Sodann könne nach kurzer Zeit je nach deutscher Wahl Abschluss Nichtangriffspakts oder Bestätigung Neutralitätsvertrags von 1926 erfolgen. In beiden Fällen müsste daneben ein Protokoll abgeschlossen werden, in dem unter anderem die deutsche Erklärung vom 15. August ihren Niederschlag finden müsste. Dritter. Zu der beabsichtigten Reise des Herrn Reichsaußenministers erklärte er, dass Sowjetregierung diesen Vorschlag sehr hoch schätze, da die Entsendung eines so hervorragenden Politikers und Staatsmannes die Ernsthaftigkeit der Absichten der deutschen Regierung unterstreiche. Dies stehe in einem beachtlichen Gegensatz zu England, das in der Person Strang einen zweitrangigen Beamten nach Moskau entsandt hätte. Reise des Reichsaußenministers bedürfe jedoch einer gründlichen Vorbereitung. Sowjetregierung scheut das Aufsehen, das eine solche Reise hervorrufen würde, sie ziehe es vor, ohne viel Aufhebens praktische Arbeit zu leisten. Auf meine Einwendung, dass gerade durch die Reise des Herrn Reichsaußenministers das praktische Ziel schnell erreicht werden könnte, entgegnete Molotow, dass Sowjetregierung trotzdem den anderen Weg vorziehe, auf dem der erste Schritt bereits getan sei. 135 Auf meine Frage, wie sich die Sowjetregierung zu dem Inhalt meiner heutigen Mitteilung stelle, erklärte Molotow, dass positiver deutscher Bescheid Sowjetregierung bei Ausarbeitung ihrer Antwort zwar nicht bekannt gewesen sei und noch geprüft werden würde, dass aber heutige sowjetische Antwort bereits alles Wesentliche enthalte. Er schlage vor, dass nunmehr deutsche Seite unverzüglich an die Ausarbeitung der Entwürfe für den Nicht-Angriffspakt BZW. Für die Auffrischung des Neutralitätsvertrags sowie für das Protokoll herantrete, das Gleiche werde von Sowjetseite geschehen. Ich erklärte, dass ich meiner Regierung diese Vorschläge berichten werde. Hinsichtlich des Protokolls würden gegebenenfalls nähere Angaben über die Wünsche der Sowjetregierung erforderlich sein. Unterredung schloss, indem Molotow Erwartung aussprach, baldmöglichst in den Besitz unserer Entwürfe zu gelangen. Schulenburg.